Da sind wir wieder mit dem High Alarm Podcast Folge 50. Es ist ein kleines Jubiläum und deswegen machen wir ein bisschen was anders, aber wir sind wie immer Benny, der Schwanzflossenschlag der High Podcast Szene. Und natürlich Jörn, die Muskellunge der deutschen High Podcast Szene. Herzlich willkommen. Mein Alter, da sind wir wieder. Ja, grüße dich. Frisch verdönert. Frisch verdünnt und nebeneinander. Ja. Mal wieder. Das stimmt. Ist auch schon, ja, letztlich seit Corona. Naja, es Corona, ist im Prinzip, ne? Zwei Folgen her. Genau. Aber es ist auch ein halbes Jahr her. Fast. Fast ein halbes Jahr, genau. Richtig. Im März war das letzte Mal. Wir haben uns, ich habe gerade auf der Fahrt hierher, ich bin diesmal mit dem Auto gefahren, weil ich keinen Bock auf ÖPNV hatte bei 800 Grad Außentemperatur. Ich glaube, es sind sogar 803 heute. Stimmt. Ja. Habe ich schön Podcast gehört und da kam die Uncaged-Folge gerade in meine Playlist. Ach, hör auf. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten, dass wir uns ewig nicht gesehen haben und dass es sich anfühlt wie letztes Jahr. Ja, das ist tatsächlich so. Also, na, aber Uncaged lag jetzt aber auch daran, also in Uncaged können wir eigentlich nicht so viel darüber gesprochen, dass wir uns ewig nicht gehört haben, weil... Nee, gesehen. Live gesehen. Ach so, live gesehen, das, okay. Die haben wir ja innerhalb von einer Woche nacheinander aufgenommen, die beiden Folgen. Das war super. Ja. Und es hat keiner gemerkt, das ist das Coole daran. Na, du hast es aber gesagt. Ja, während doch. Der Folge. Während der Folge? Nein. Du hast es in der Folge gesagt. Habe ich doch so gesagt, ja, es ist die Illusion auch hinüber. Und du sagst, ach, ich habe sie noch nicht zu Ende gehört. Nein, du hast dich beschwert, dass ich gespoilert habe, dass wir dieses Mal über Maneater sprechen. Das hast du auch noch gemacht, ja. Richtig, du hast zwei Sachen. Eigentlich alles versaut. Alles versagt. Genau. Ich habe bei beiden Sachen habe ich so ein bisschen hinter den Berg gehalten und du hast eine. Fünf einfach Minuten später dann einfach so rausgebölkert. Genau, das ist aber, habe ich auch in der Folge gesagt, das ist genauso, wie wir jedes Mal in der Zusammenfassung sagen, das Ende verraten wir euch nicht und in der Zusammenfassung, Alter, wie geil war das Ende, als der Hai das und das gemacht hat. Ja, okay, in Ordnung. Aber bei Uncaged haben wir es wirklich nicht verraten. Das stimmt und das finde ich auch nach wie vor gut. Ja. Als, oder möchtest du es jetzt raus? Nein, ich möchte es nicht raushauen. Nein, nein. Das Uncaged lief jetzt gerade, 47 Meters Down lief jetzt gerade auf Vox. Vor ein paar Tagen. Traum. Und jemand hat darauf hingewiesen bei Twitter und jemand anders schrieb dann, ja, gibt's bei Amazon Prime ohne Werbung. Ja, es hat halt nicht jeder. Ja, genau. So. Ich zum Beispiel habe keinen Amazon Prime. Ja, warum auch? Richtig. Also ganz genau. Ich brauche es gar einfach. Nicht. Ja, genau. Aber da sind wir auch schon beim Feedback. Wenn ich jetzt hier meine Twitter-App mal aufkriege, verflixt nochmal. Und zwar es war ganz, viel los diesen Monat auf Twitter. Es war wahnsinnig viel los. Wir sind auf jedem Scheiß verlinkt worden, möchte ich fast sagen. Es war also teilweise wirklich fantastisch, teilweise Sachen, die wir halt schon echt lange kannten. Und wir konnten aber auch, wir haben auch selber was noch gepostet, also du in diesem Fall. Und danach, da gab es ja auch noch super viel Feedback drauf. Richtig, also das lief richtig gut. Und von Kiel is Calling kommt tatsächlich ein sehr schönes Video von The Dodo. Wo eine Frau ihre Hand in das Maul eines Hais oder von mehreren Haien steckt, um da Angelhaken zu entfernen. Und das ist halt so, also The Dodo hat ja immer ganz viele Videos von so Menschen und Tieren, die irgendwie was Schönes zusammen erleben und irgendwie tolle Bindungen aufbauen und so. Und das ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert, das ist richtig cool. Und was diesen Monat mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat, waren die Bilder von Mel Guyver. Melanie Guyver, die lauter Hai-Bilder gemalt hat. Mel Guyver finde ich schon so richtig geil. Heidi Klum. Ja. Also ein Hai mit blonden, langen Haaren, der sagt, Heike, ich habe heute kein Foto für dich. Das ist einfach großartig. Nicht du, Heike. Nicht deine Heike, nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe da so ein paar Sachen auch retweetet. Zum Beispiel Peter Maffay. Ja, ich wollte nie erwachsen sein. Sehr ja, schön. Genau. Mit dem kleinen Drachen Tabaluga, der neben ihm her schwimmt. Dann selbstverständlich Haimon und Garfunkel. die blonde Perücke ist ganz gut. Sensationell gut aussehen. Verlinken wir euch alles. Es ist wirklich fantastisch. Und da war noch irgendwas. Haimon und Garfunkel. Genau, ein Hainhorn hat sie selbstverständlich auch gemacht. Das habe ich gesehen. Das ist einfach ein weißer, komplett weißer Hai mit so einem Herzchen hinten auf dem Steiß und Regenbogenperücke. Und halt einem Einhorn. Und einem Einhorn, wie sich das gehört. Und irgendwo, ich war auch ganz angetan von Superman, habe ich aber doch nicht retweetet. Naja, ist egal. Kann ich alles machen. Ja, aber was ich dir noch zeigen wollte, meine liebe Frau und ich haben uns Corona-Mundschutzmasken bestellt. Hier Mund-Nasen-Bedeckung. Ja, ich hörte davon. Und sie sind von dem großartigen Twitter-Account Life of Sharks. Und wir haben also einmal We All Swim in the Same Ocean und Finn Fan haben wir noch und was ich perfekt finde, Don't Boop the Snoot. Und If You Can Read This, You Are Too Close. Sehr schön. Wir haben es nachgemessen, also Gesche kann es auch aus 3 Metern Entfernung noch lesen. Okay. Und von daher sind wir dann wieder beim Thema norddeutscher Komfortabstand. Ja. Der sich und also zu den Sprüchen, die du gerade vorgelesen hast, ist natürlich immer noch ein Hai mit drauf auf der Maske. Ja, genau, richtig. Andi hat einen glücklichen Hai gefunden, so einen Aufsteller, der irgendwo in der Kinderabteilung steht. Tobias hat uns den Trailer von Fortnite Season 3 geschickt, wo eben jemand sich an einen Hai hängt, um Wasserski zu laufen. Und wer hat das geschickt? Tobias Micke. Aber kann ich direkt einhaken, das hat Raphael mir auch auf Facebook geschickt. Ah, Grüße. Dank seines Sohns ist er auf Fortnite hängen geblieben. Weißt du, was man da jetzt machen kann? Hai-Wasserski fahren. Hat auch ein YouTube-Video da tatsächlich. Ja. Ist wahrscheinlich dasselbe. Verlinkt. Mutmaßlich, genau. Das ist halt so ein klassischer Trailer. Das finde ich, kann man gut machen. Ich glaube, meinst du sogar so ein, wie man das im Einzelnen tatsächlich genau macht? Ich mache das mal hier ganz kurz auf. Ja. Guck mal, dass ich die Lautstärke etwas reduziere. Hier steht tatsächlich der. Das ist so richtig ein Let's Play. Und genau, Let's Play. Wie macht man das im Endeffekt? Ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen vorspulen. Und da ist jetzt tatsächlich ein Charakter, der mit einer Angel irgendwie die Schnur um die Haiflosse gebunden hat. Ja. Und sich jetzt von dem hier durch die Gegend ziehen lässt. Und der kann dann auch springen und alles. Ja, guck mal. Offenbar. Ist natürlich nicht so eine gute Grafik wie bei Maneater, aber. Naja. Auf jeden Fall richtig krass, ja, genau. Hat er recht. Das ist eindeutig. Ja, stark. Ja. Andi hat uns noch einen sensationellen Babystrampler geschickt. Ah, wie geil. Weil du einen Säugling in einen Hai verwandeln kannst. Sehr gut. Ganz, ganz großartig. Sogar mit Anti-Rutschsocken. Also, direkt der Amazon-Link. Sehr gut. Kostet einmal? Ach du, das ist fast geschenkt. Ich tue das mal gleich in den Einkaufswagen. Achso, ich muss eine Größe angeben. Das heißt, ich muss doch noch mit 3XL. Es geht leider nur bis 30 Monate. Das ist ganz schön scheiße, weil ich jetzt ja inzwischen 480 Monate alt bin. Also hier stimmt was nicht. Genau, achso, und dann wurden wir getaggt mit einer Frage, ob wir da was zu sagen können. Nämlich jemand namens Katinka Mewis hat geschrieben, dass sie beim Frühstück saß, dann schepperte es laut und draußen auf dem Carport lag ein toter Fisch und im Dach ist ein Loch. Und dann hat sie auch ein Foto mitgeschickt. Hier ist das Loch im Dach zu sehen und hier ist der tote Fisch, eine Scholle offenbar, die auf dem Carport liegt. Und Schollnado, oder was? Schollnado, ganz offensichtlich, ja, richtig. Also, es gibt jeden Scheiß. Ich habe ein neues Lego-Set bekommen. Tobias hat mir einen Hammerhai mit Forschungs-U-Boot geschickt. Haben wir doch schon mal drüber gesprochen, oder? Nee, über sowas Ähnliches? Das noch nicht. Er hatte mir vorher einen großen weißen Hai aus Lego geschickt. Ah, ja. Und das Geile ist, dass von den Proportionen her dieser große weiße Hai gegenüber dem Hammerhai, der jetzt mit dabei war, aussieht wie der mächtige Megalodon. Geil. Supergeil. Mega. Und auch davon habe ich ein Foto, das ich dir selbstverständlich gerne zeigen möchte. Vielleicht sehen wir auch in die Shownotes packen. Selbstverständlich packen wir es in die Shownotes, aber das ist im Wesentlichen das, wie es jetzt bei mir im Regal aussieht. Weil der fiese Megalodon, den armen Hammerhai. Das ist richtig unnötig, aber. Das U-Boot, ja, mein Gott, das ist halt Jason Statham. Ja. Der da gerade im Marianengraben unterwegs ist, ist doch vollkommen klar. Nee, da drunter sogar noch. Ja, unterm Marianengraben, das ist selbstverständlich, genau. Richtig. Bester Mann, Jason Statham, von Tobias Micke mal ganz zu schweigen. Ach ja, genau, mit der MacGyver, mit dem Papa Hai. Kra, kra. Das muss man sich wirklich angucken. Also man kann es ganz, ganz schwer erklären. Das ist halt wirklich ein Hai, der von der Farbgebung aussieht wie ein Papagei und auch auf so einer Papageienstange drauf sitzt und flattert und Lora Lora schreit. Aber halt fett ist und einfach eine Haiflosse hat. Genau, fantastisch. Ich habe noch so viele coole Sachen, die hier angekommen sind. Zum Beispiel auch Gerard war im Dinosaurierpark und hat da einen Megalodon fotografieren können, der da halt einfach so rumliegt. Wo ist das? Hat er nicht reingeschrieben, aber können wir ja nochmal nachfragen. Das kommt. Machen wir jetzt. Genau, hey, wo war denn das? Gerard, bitte einfach nochmal kurz bei Twitter und so Bescheid sagen. Und auch sehr schön von Torben, der einen Kleiderhaken gefunden hat, den irgendjemand mit dem Edding in einem öffentlichen Badezimmer zum Hammerhai umgestylt hat. Schön mit einer perspektivischen Zeichnung. Wahnsinn. Das ist total großartig. Sowas kenne ich bisher nur von so Octopi. Ja. Wo halt diese zwei hakigen Haken an der Wand sind und die halt was da drunter gemalt haben. Das ist ja im Prinzip das High-Äquivalent dazu. Genau, und das ist fantastisch. Das Equi-Highland. Ja. Equi-Highland. genau, die Masken, das hatten wir besprochen und dann auch noch den vom Nadel-Nerd, den einen riesengroßen Hai als Kuscheltier, der dich aber auch verschlucken kann. Den also, du komplett überstülpen kannst. Genau, stark. Da sieht man hier. Wie als Schlafsack sieht das fast aus. Also ja. Plüschschlafsack sozusagen. Großer, also das wird hier als großer Teddybär beworben, wo dann nur noch die Füße unten rausgucken. Mega. Sensationell. Ja, so viel vielleicht für den Moment von Twitter. Wir werden da noch eine ganze Menge mehr in unsere Shownotes packen zu eurem Pläsier. Ja. Möchte ich sagen. Ja, irgendwann ist es auch, also alles kann man da auch nicht komplett vorlesen. Himmel. Wir haben noch eine Nachricht bekommen, die fand ich sehr nett. Von Annika bei Facebook, die würde ich gerne vorlesen, weil die so nett ist. Hallo ihr beiden Hai-Liebhaber. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf euren Podcast gekommen bin, weil ich sonst keine Podcasts höre. Aber irgendwie wart ihr auf einmal da und seitdem habe ich alle eure Folgen super schnell durchgesuchtet und kannte tatsächlich über die Hälfte der Filme schon. Die anderen muss ich wohl noch nachholen. Gemeinsam mit meinem Plüschhai Finlay. Nice. Ihr seid wirklich super. Ich liebe euren Podcast und empfehle euch all meinen Freunden, die seitdem irgendwie komisch sind. Macht weiter so. Ich hoffe, von euch kommen noch mehr Folgen. Vielen Dank, Annika. Super. Großartig. Großartig. Wenn dir jemand sagt, ich höre eigentlich keinen Podcast, aber euren, ist das natürlich nochmal was ganz, ganz Besonderes. Okay. Ja, und wie wir halt auch einfach so da waren, wie eben ein Hai aus der Tiefe einfach so da ist manchmal und ihr ein Bein abreißt. Am Strand, ja. Klasse. Super cool, ey. Ja. Apropos Hai aus der Tiefe. Ja. Wir hatten gerade vor unserem Döner das großartige Vergnügen, Maneater zu spielen. Ja, tatsächlich. Wir haben viele, viele Nachrichten bekommen, als dieses Spiel rauskam oder die Ankündigung. Und im Endeffekt konnte ich es da doch nicht lassen, mir dieses Spiel für meine Xbox zu kaufen, aus Recherchezwecken. Und habe das gekauft und das kam dann irgendwann an. Blöderweise habe ich mir fast gleichzeitig ein anderes Spiel gekauft. Und das andere ist so ein richtiges Suchtspiel. Ja. Wer es kennt, das heißt Action Hank. Wahnsinn. Und habe nur relativ wenig Zeit. Ich sag mal so einen Abend, so 3-4 Stunden und am nächsten Tag auch noch. Nee, so 3 Stunden waren es nicht. Eher so 2-3 Stunden und am nächsten Tag auch nochmal eine damit verbracht. Und seitdem tatsächlich eigentlich kaum gespielt. Oder ich würde sogar sagen, gar nicht. Bis heute. Ja. Heute kam dann Jörn vorbei und wir haben gesagt, wir spielen dieses Spiel mal an und unterhalten uns darüber. Wir haben einfach von vorne angefangen, weil von vorne wird die Steuerung einmal neu erklärt und wie sich herausstellte, war das auch ganz gut so, weil Jörn gar nicht so der große Konsolentyp ist. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich hatte als Kind irgendwann mal einen Sega Mega Drive und die Älteren erinnern sich, das war damals schon scheiße, als das Ding draußen war, war nicht die geilste Konsole auf dem Markt und da selbst da habe ich also, ja, ich hatte ja auch nichts also an Spielen. Wir hatten irgendwie Sonic und Dune, glaube ich, und noch irgendwie zwei. Das war auch nichts, wo du jetzt irgendwie viel mit Feinmotorik und schnell reagieren was werden konntest, sondern das waren halt dann eher die Nintendo-Spiele, die meine Freunde alle hatten. Aber entsprechend bin ich dann jetzt hier auch untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja diesem Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, genau, richtig. Genau, und am Anfang wird man also da eingeleitet, man spielt am Anfang einen großen Hai, lernt quasi die Bewegung, wie man frisst, schwimmt. Und kämpft. Kämpft tatsächlich auch und hat dann so kleine Missionen, wo man dann ein paar Leute vom Strand wegsnacken muss und wird dann von dem großen Endgegner gefangen, der uns dann tatsächlich tötet. Das ist echt krass im ersten Moment. Du wirst richtig, also egal wie du dich anstellst, du hast dann so die Mission, irgendwie 3 Boote voller Jäger und Taucher mit Harpunen wegzuballern und das funktioniert auch super. Die sind alle tot und am Ende kommt halt der Oberhaijäger und schnappt dich einfach so aus dem Wasser und schnitzt den Bauch auf von dem Hai. Genau, aber in dem Bauch von dem Hai ist ein kleiner Babyhai. Ja. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Genau, genau der. Ja. Dankeschön für den Ohrwurm übrigens. Und der wehrt sich gegen wie heißt er nochmal, Pete? Ist irgendwas mit Pete? Ja, Scaly Pete. Scaly Pete, genau. Und beißt ihm die Hand ab und wird darauf ins Meer geworfen. Genau. Und dort beginnt im Prinzip das Spiel erst, nachdem man in diesem Prolog quasi die Steuerung bekommen hat. Da, ab da spielt man eben diesen kleinen Babyhai. Und das Ziel des Spiels, das ist ein großes Open-World-Spiel, ist eben sich fressenderweise durch die Welt zu bewegen. Immer größer zu werden vor allem. Genau, das ist einfach im Prinzip Evolution of the Shark, mehr oder weniger. Und man wird immer größer, die Gegner werden immer schwieriger. Und die große Überraschung für mich war, wie schwer dieses Spiel tatsächlich ist. Ja. Also es ist nichts, was einfach so an dir vorbeifliegt. Also selbst wenn du ein geübter Gamer bist, dann hast du da echt Probleme mit, weil nämlich auch dann schon gleich relativ früh musst du ja dann irgendwie diese Alligatoren töten, 4 Stück sogar gleich, und die wehren sich auch richtig fies. Ja. Also da sind wir mehrfach gestorben. Absolut. Und nichtsdestotrotz hat es ja doch ein bisschen Spaß gemacht, und das hören wir uns jetzt an. So, meine Freunde, jetzt ist hier feierliche Übergabe des Controllers an Herrn Schaar. Hat tatsächlich noch nie einen Xbox-Controller in der Hand. Das ist Maneater, und A ist der Grüne. A ist der Grüne, da drücke ich auf Start. Genau, und jetzt wollen wir spielen. Und zwar Slot 2 leer. Genau. Ja. Das heißt, du startest quasi ein neues Spiel, denn du musst dich ja noch mit den Steuerungen vertraut machen. Ja. Das ist also A, X, B, Y kannst du ja gerade noch lesen. Mhm. Die Steuerung wird primär mit dem linken und dem rechten Dings so stattfinden, Joystick, im Sinne von gucken und hoch runter. Ja. Und es wird aber auch viel mit den großen Trigger-Tasten passieren. Also zum Beispiel Gas geben so ein bisschen ist tatsächlich die rechte große Trigger-Taste. Die heißen LT und RT. Ja. L und R stehen dabei logischerweise. Ne? Aha. Rechts und links. So ist das. Und dann die Tasten hier oben heißen LB und RB. Ah ja. Falls das auch mal auftaucht zwischendurch. Aha. Das sind also die Tastenerklärungen. So, dann mal los. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man denn ein koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Töten, fressen und ausscheiden. Das ist eigentlich das, was ich von einem Döner machen will, ne? Ja. Oh, guck mal, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt fährt gibt Gas und das Spiel wird weitergeladen. Was denkst du bisher? Ich bin total begeistert von der Grundidee, dass wir also offenbar gegen Scaly Pete antreten müssen. Genau. Wir in der Person des Highs. Genau, jetzt ist ich kann es ja gerne mal kommentieren, während du lernst, wie es geht. Beweg dich mit dem Linken. So. Ah, ja. Und wenn du halt ein bisschen hoch guckst und dann weiterhin nach vorne drückst, dann stößt du halt hoch. So. Ah. Genau. Oh, verstehe. Das wollte man kann es auch invertieren, aber ich glaube, das ist so schon ganz gut. Also jetzt müsstest du wieder runter gucken quasi. Ach, das ist genau. Unten. Wenn ich runter gucke, schwimme ich auch nach unten. Genau. Und jetzt steht der nächste Tipp da. Drücke oder halte RT, um zu beißen. Das ist dann der große Trigger hinten. Bam. Und da vibriert das Ding auch. Ja, und drücke beißen wiederholt, um zu fressen. Also dann machst du so, dann kaut er quasi. Deine erste Aufgabe, frisst deine Beute. Dafür musst du ein bisschen hier reinschwimmen, glaube ich schon. In diesen ah, ich komme überhaupt nicht mit der Steuerung klar. Ja, ich habe auch eine Weile gebraucht. Aber da siehst du schon den Atlantischer Spatenfisch. Da musst du jetzt relativ nah ranschwimmen. Erstmal muss ich den sehen. Wo ist er? Die dumme Sau. Da ist auch eine Schildkröte. Und sobald du relativ nah dran bist, kannst du da mit dem rechten Trigger voll zubeißen. Ha! Und weiter. Muss tatsächlich mehrmals beißen. Ach so. Weiter. Beißen. Oh, zack, tot. Furchterregenden 350 Zähne des Raubtiers werden komplett zur Schau gestellt. Genau. Natürlich. Friss die Schildkröte. Er hat die Schildkröte. Lecker. Lecker. Sauber. Schildkröte. Noch eine Beute fressen, dann haben wir es eigentlich. Muss aber ein bisschen mehr mit dem rechten Stick arbeiten. So umgucken, so genau. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen mit dem. Genau. Wo ist er? Die dumme Sau. Oh, Alter, ich dreh durch. Genau so. Komplett für den Affen, was ich hier mache. Aber dafür ist doch dieses Übungskapitel auch da. Das Problem ist, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, ob ich hier gerade eine Steuerung erlerne. Dann, jetzt, gib ihm. Bäm! Nice. Also, da haben wir ihn doch. Genau, jetzt mit dem rechten müssen nach rechts gucken. Jetzt, zack, boing. Boing, zack, Ziel erreicht. Also, meine Damen und Herren, wir haben es mit einem absoluten Naturtalent zu tun hier. Aber es wird auf jeden Fall Sekunde um Sekunde besser. Du kannst aus der Schneidenposition in die Luft springen mit A. Hui! Um Wasser, um Feinde über der Wasseroberfläche zu erreichen, drücke A, um vom Schneiden aus zu springen. Dreimal. Und du kannst sogar mehrmals, hast du ja schon erkannt. Ja, nice. Das ist wie so ein Superhai, der mehrmals in der Luft einfach springen kann. Hey, was geht ab? Und die Krönung ist, wenn du nachher springst und beißt gleichzeitig. Du kannst die Schneideposition durch Untertauchen mit X verlassen. Oh ja, jetzt wird es komplizierter, jetzt musst du wieder runtertauchen und mit X. Führe einen Spurt nach oben zur Oberfläche durch, um aus dem Wasser zu springen. Heißt, du spurtest und guckst nach oben. Ja. Hui! Hat er direkt eine Rückwärtshaltung gemacht. Und das jetzt dreimal. Beweg dich da mal in die Richtung, wo ich hingucke. Schub geben, genau. Den da, zack. Gedrückt halten und dann den LB. Bam! Alter, weg hat er blockiert. Also was ist passiert? Jörn hält also diesen armen Karpfen im Mund und gibt ihm dann mit der Flosse so eine Art Tennisvorhand voll durch die Gegend. Und das schockt am meisten, wenn man das über Wasser macht. Dann ballerst du die Robbe quasi quer durchs Land. Oh, hier ist ein Mensch. Hm? Will ich den fressen? Ja. Bisher noch nicht, aber gönn dir. Warum nicht? Wenn er erreichbar ist. Deine Aufgabe ist aktuell noch. Ich glaube, die haben dich entdeckt. Ist das schlecht? Wahrscheinlich. Nö, überhaupt nicht. Aber sie schreien. Das sollen sie. Aktuell musst Schweine. Du noch, glaube ich, zweimal den Flossenschuss machen. Ich habe aber jetzt schon ein paar Stunden gespielt und habe noch nicht ganz raus, warum man das überhaupt braucht, ehrlich gesagt. Weil es cool ist, weil wir es können. So, das sind zwei gute Argumente. Eindeutig. Jetzt. Und. Haie greifen immer von unten an. So ist das. Ich fühle mich ein bisschen wie Flipper, wenn ich das hier so mit mache. Mit LT kommst du ein bisschen schneller ran, ne? Einmal kurz. Ach, ich stelle mich an wie ein Doofi. Mit diesem ganzen Navigationskram. Ich weiß schon, warum ich nicht so viel Gaming mache. Weil mich das echt, echt stresst. Das konnte ich schon als Kind nicht. Wenn ich bei Freunden zu Gast war und die hatten irgendwie eine Spielkonsole und dann hieß das immer, ja komm, wir spielen Street Fighter. Die hatten halt immer so die Special Moves drauf. Klar, das war auch deren Konsole, die haben den ganzen Tag damit rumgehangen. Jetzt hast du einen neuen Auftrag. Neuer Auftrag, töte die Strandbewohner. 10 Stück. Terror in der Bucht. Ja, klar. Töte 10 Menschen. Zum Beispiel. Wenn du den an der Oberfläche greifst und den dann ja. Bam, haust du. So, aber jetzt musst du Menschen fressen. Jetzt Menschen fressen, natürlich. Und immer zubeißen, zubeißen. Ja! Da hat er einfach einen Mensch gefressen. Ist das geil. Und ich habe überhaupt kein bisschen Töte die gewissen. Strandbesucher. Ist doch viel zu geil. Du kannst tatsächlich zu den Menschen an Land auch hinschwimmen. Mit A kannst du rausspringen, so ein bisschen an Land robben. Das ist total geil. Dann machen wir das doch. Und dann beißen. Wo ist er denn? Dumme Sau. Okay, jetzt musst du schnell wieder ins Wasser zurück, weil deine Luft ein bisschen ausgeht. Du weißt, solange du nicht rückwärts gezogen bist, kannst du eigentlich nicht sterben. Und dann kräftig zubeißen. Yes. Na, zum Glück haben wir ein Atmo-Mikrofon dabei. Der Korallenzackenbarsch hat über Glück, dass du auf Menschen aus bist. Na, hat er nicht. Der hat kein Glück, der Zackenbarsch. Ich hab's gerade gesagt, da zerbeißt er den. Mit einer linken Rückhand. Kein bisschen Glück. Da sind die ganzen Leute? Ja. Geil. Terrorieren Strand, friss Menschen und zerstöre Boote. Die Boote können ein bisschen schwieriger werden, weil da auch Menschen sind, die mit Harpunen eventuell sich wehren. Pfui. Aufblasbares Boot, ja. Das ist das Allergeilste. Los, direkt. Bam, ist das geil. Gummiboot zerfressen. Ja. Und alle Menschen drauf. Und den nehme ich auch noch mit. Was soll das denn? Oh, ja, und Jörn springt in der Luft und zerfetzt die Menschen. Ist das geil. Da sind sie doch. Oh, ist die fett. Hier, das Boot musst du auf jeden Fall digern. Ist geil, wenn man Menschen zerfleischt an der Oberfläche. Für den letzten Bissen springt er dann so in die Luft. Das ist echt liebevoll animiert. Also, so liebevoll, wie es halt animiert sein kann, dass jemand einen Hai einen Menschen zerfrisst. Nein, ich will doch nicht keinen. Jörn hat gerade am Land mit einem Hai aus dem Stand einen Rückwärtssalto in der Luft gemacht. Das ist schon beeindruckend. Wie schön sie auch den Wilhelmsschrei da eingebaut haben in die ganze Geschichte. Finde ich richtig nice. Genau. Schnapp, sauber. Geschnappt beim Rausgehen. Rückwärts aus dem Wasser gesprungen und in einer gewissen Rücklage den Typen zerkaut. Es ist einfach so geil animiert. Genau, da kannst du jetzt tatsächlich mit A ranspringen und dann beißen. Beißen. Was mache ich denn? Warum springt er denn immer die ganze Zeit? Ich will mich jetzt umdrehen zum Wasser zurück. Auf dem Weg noch eine Snap. Ja, auf dem Weg zum Wasser nimmt er sie natürlich. Mit. Natürlich. Aber noch nicht aufgegessen. Schnell ins Wasser. Du erstickst. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Oh Gott, das war für mich mega anstrengend. So, der war aufregend, ich fange richtig an zu schwitzen. Das ist so großartig, wie Benny neben mir, ich sehe das so aus dem Augenwinkel, wie du die ganze Zeit was von der Couch fällst. Ja, ich fieber großartig. Fantastisch. Das ist absolut fantastisch. Dieses Spiel ist da geil. So, jetzt musst du Jägerboote besiegen. Das wird ein bisschen schwieriger, aber jetzt kommen nämlich Boote auf dich zu mit Harpunen und die, Entschuldigung, die Boote musst du zerbeißen. Wo sind die denn überhaupt? Die andere Richtung. Da ist eins. Über dir. Und die Leute darauf auch. Genau, so. Bootkampf. Du kannst höher liegende Orte wie Bootdecks mit einem Sportsprung erreichen. Spring aus dem Wasser und reiße die Menschen von Booten herunter. Drücke LT, während du in der Luft bist, um einen zweiten Schub zu halten. Heißt, du machst im Prinzip, was du vorhin gemacht hast, mit dem LT nach oben. Ja. Und dann einfach springen. Und dann nochmal springen. Wenn du die ganze Zeit beißen drückst, dann beißt da links und rechts alles weg. Alles klar. Geh los. Aufgeregt wie Fußballkommentator. RB zum Ausweichen. Das ist das Schwierige. Bevor sie dich im Visier haben, musst du mit RB, mit dem kleinen oberen, ausweichen. Genau. Alles klar. Mach mich fertig. Jetzt muss ich ausweichen mit A. RB, genau. Mit RB. Das war schon mal sehr gut. Super ausgewichen. RB. Der hat mich erwischt mit der Kann. Die haben mich jetzt aber auch im Nacken da. Ja, du weißt ja auch nicht zurück. Wo sind die denn? Na, da, wo der Laser herkommt. Jetzt. Das macht mich fertig. Ich schaffe es nicht. Ja, Da war er doch. Da ist er. Das ist geil. Benny dreht durch. Ja, völlig. Sportsprung. Ja, du hast ihn voll aus der Luft gebissen. Das hast du gesehen. Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, was hier passiert, Mann. Ich muss mich auch nicht auf das Steuern konzentrieren, zum Glück. Jetzt! Beißen! Wo ist er denn? Da, der kriegt das Red. Ja, sauber. Der erste Jägertag ist tot. Der ist so tot. Ja! Beiß! Der beißt nicht, die dumme Sau. So, jetzt so. Er beißt nicht. Das gibt's doch nicht. Beiß halt! Ja! Das Boot kannst du auch einfach beißen. Irgendwann explodiert das, logischerweise. Logischerweise, ist vollkommen klar. Völlig normales Bootsverhalten auch. Ich bin so aufgeregt, das ist so geil. Willst du sonst mal spielen? Soll ich mein Boot fertig machen? Ja, mach mal unbedingt. Oh, Scheiße. Also, wir sind behakt von einem Rettungstaucher und einem Boot, auf dem Leute mit Lasern auf uns schießen. Und Benny ist unter dem Boot. Aber er kriegt das hin, den Rettungstaucher, den Jägertaucher erstmal wegzubeißen. Und jetzt kommt das Boot an die Reihe. Das ist echt schwierig. Ausweichen und attackieren gleichzeitig. Jetzt kommt's. Bamsen. Bin ich drüber gesprungen, ne? Drüber gesprungen, aber sah geil aus. Auch länger nicht gespielt, das Spiel. Und aber das Boot ich finde es auch schön, wenn du nah am Boot auftauchst, ja. Wie dumm die gucken dabei. Schön nochmal einen weggebissen. Die Arschgeigen schießen mit Schnellfeuergewehren auf dich, wenn du in der Luft bist. Und jetzt hat er das Boot versenkt. Das heißt aber, die Burschen sind im Wasser. Es wird also Zeit, die auch wegzubeißen. Und mein Gott, sieht das gut aus. Das habe ich eben gar nicht so sehen können. Ah ja, kommt der nächste Patient. Warte, ich glaube, der will flüchten da. Aber Benny ist dran. Und kriegt es hin. Ah, vom Boot gebissen. Den richtig Schaden zuzufügen. Ist das geil. Ich beiß halt das Boot, ne? Das ist so richtig dumm. Ich will vor allem mal drüber springen. Ah, so. Jetzt hast du ihn gleich. Einer ist noch drauf auf dem Boot, aber du kriegst ihn. Ah ne, zwei. Zack, gekentert. Ohne Boot wird's nix. Weggebissen. Nächsten Taucher auch noch. Alter, wie du abgehst. Das ist unfassbar. Da ist noch eins. Jetzt geht's los. Das ist so dumm. Einfach minutenlang in der Luft bleiben kannst mit dem. Und jetzt liegt er auf dem Boot. Jetzt geht's richtig rund. Den muss man gut kauen. Ja, das ist wegen Neopren. Richtig. Ja, aber... Als Scaly Peter sitzt jetzt gefangen. Ja. Und mit einer Harpune da aufgehangen. Wir hängen quasi an Deck. Und was macht Scaly Pete? Die dumme Sau. Schneidet uns den Bauch auf. Und was sieht er? Tara Reid. Achso. Unser Hai war schwanger. Da kommt ein kleines Mini-Haichen raus. Und der Hai wehrt sich und beißt Pete die Hand ab. Und konnte ins Wasser fliehen. Und jetzt kommt das eigentliche Intro, so ein bisschen Hollywood-Filmmäßig. Genau. Wir sind jetzt der Babyhai. Und das Ziel des Spiels ist, sich jetzt hochzuarbeiten. Ein berühmter Großwildjäger behauptete einst, dass ein Tier nach dem Genuss von Menschenfleisch seine natürliche Beute aufgibt und die tödliche, zielstrebige Suche nach dem gefährlichsten Wild aufnimmt. Dem Menschen. Wir sind in so einem richtig öden, trüben Gewässer und oben an der Leiste erkennst du, dass du ein bisschen weiter nach rechts. Ja, ja, ich wollte hier irgendwie um irgendwas rumnavigieren. Ja, es ist tatsächlich genau so, dass man da sehr viel rumnavigieren muss. Das erste Level gibt irgendwie auch Geister. So. Heißt, du bist jetzt dieser Babyhai, der auch nicht viel ausrichten kann. So ein Wels, da braucht er schon, muss er schon ein bisschen beißen. Wir sind jetzt auch deutlich kleiner. Ja. Und müssen uns jetzt quasi, machen jetzt quasi eine Art Evolution durch. Muss auf jeden Fall da rechts lang. Aber Welse, glaub mir, Welse gibt's hier genug. Wenn es hier alles so viel gäbe wie Welse, wäre die Welt eine bessere. Die Welt wäre besser mit mehr Wels. Wäre die Welse eine bessere. Das ist dein Wels. Ja! Und ich glaube, dass man mit dem Spiel sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Weil davon bin ich überzeugt. Nachher kämpfst du auch gegen Gegner, die ein bisschen schwieriger sind. Also du musst halt auch mal gegen so einen Alligator. Und der kann auch richtig zurückbeißen. Das ist schon richtig krass. Also an dem bin ich auch regelmäßig verzweifelt. Das Spiel ist nicht einfach. Ja. Das kann ich schon mal sagen. Nachher, wenn du Alligatoren töten sollst, die beißen richtig hart zurück. Du musst da richtig ausweichen, Flossenschlag geben. Und wenn er dann taumelt, dann zubeißen. Und es dauert sehr, sehr lang. Und die Steuerung, wie du merkst, ist auch nicht so super einfach. Ist sie nicht. Und das hinzukriegen, erfordert ein bisschen Geduld. Aber jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen heiß geworden, muss ich sagen. Trotz des hochentwickelten Gehörs der Wälze zeigen Labortests, dass sie weiterhin CDs gegenüber Schallplatten bevorzugen. Was redet der denn? Da kam schon wieder der scheiß Alligator, die dumme Sau. Ups. Doch wahnsinnig. Die dumme Sau. Aber es macht einen Heidenspaß, auch wenn ich mich saudumm dabei anstelle. Ey, am Anfang habe ich das auch gar nicht hinbekommen. Ja. Weil das ist wirklich, ich war wirklich überrascht darüber, wie schwierig dieses Spiel ist. Mhm. Also was halt echt nervt, ist dieser Quatsch, dass du irgendwann an der Wasseroberfläche bist. Ja, das stimmt. Und du nicht so ohne weiteres da wieder runterkommst. Also das schockt überhaupt nicht. So ehrlich wollen wir sein. Und fairerweise muss ich sagen, man möchte ab und zu, glaube ich, auch mal an der Wasseroberfläche sein. Weil es schön ist. Weil es da auch einfach ganz nice aussieht. Da ist irgendwie so ein verlassener Vergnügungspark oder was ist das? Ja, tatsächlich. Und du bist schon wieder in Alligator-Reichweite. Denn was hier so lecker klingt, wie ein Hai im Angriffsmodus, das sind wir gar nicht. Sondern das ist der fiese Alligator. Der auch Wälse fressen muss, glaube ich. Oh, und Haie. Du kannst jetzt fliehen, indem du den Stick drückst. Das hast du auch geklappt. Müssen auch echt. Und jetzt muss ich, jetzt habe ich reichlich Leben verloren. Unsere Gesundheit ist fast am Ende. Und die einzige die Chance, schon. Das wieder hinzukriegen, ist fressen. Es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit, seine Gesundheit wieder aufzufüllen. Und das ist fressen. Und das finde ich total eine coole Spielidee. Ja, auf jeden Fall. Wie sich auch das Wasser komplett blutrot verfärbt. Ja, stimmt, das ist richtig überschrieben. Bei egal, was du frisst. Ne? Also es kann auch ein kleiner Zackenbarsch sein. Da sind sofort 800 Liter Blut im Wasser. Wahnsinn. Das klingt so ein bisschen wie eine Prügelszene bei Mortal Kombat. Nur, dass hier keiner sagt, finish him. Obwohl, finish him. Mal ganz im Ernst, das ist doch ein aussichtsloser Kampf. Obwohl, er stellt sich ganz schön doof an im Vergleich zu dir, denkt man. Jetzt hat er mich mit einem Bissen kaputt gehauen. Ist halt auch einfach ein scheiß Alligator und du bist halt ein Jungtier. Genau, ich bin halt noch ein Level 4 Jungtier. Irgendwann ist es, glaube ich, snack ich den, glaube ich, mit einem Happen weg. Ja. Aber man stirbt tatsächlich dann doch relativ häufig. Ja gut, das erwarte ich aber auch von so einem Spiel irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Der Hai versteht, dass er essentielle Mineralien fressen muss, um gesund zu bleiben und zu wachsen. Die Off-Stimme klingt also von der Formulierung her ja ganz hart nach Schweigen der Lämmer. Der Hai reibt sich mit der Lotion ein. Ja, oder was? Ja, also das war so, meine Erfahrung ist halt einfach, wenn man keine echte Erfahrung mit der Steuerung von Videospielkonsolen hat, dann versagt man erstmal komplett. Ja, und auch vorhin, als du Döner holen warst, habe ich noch ein bisschen rumgespielt und selbst da hat es dann nur ruhiges Schwimmen durchs Wasser und ab und zu mal irgendwie so einen Muskellungenfisch da wegfuttern oder eine Schildkröte. Selbst das war für mich schon schwierig. Und an Alligator habe ich mich gar nicht erst rangetraut. Aber ich finde das auch schwierig, weil es ist keine einfache Steuerung. Man hat im Prinzip alle Buttons von so einem Controller. Ich meine, früher hast du vier Buttons auf so einem Controller. Ja. Jetzt hast du ja zwei Sticks, ein Kreuzpad, vier Buttons und vier Trigger. Und kommen alle zum Einsatz dabei. Ja, zum Teil alle gleichzeitig. Zum Teil gleichzeitig. Gerade wenn man gegen einen Alligator kämpft, gleichzeitig ausweichen, ihn wieder fokussieren, wegschwimmen und ihn mit der Schwanzflosse schlagen muss. Es ist wirklich ein herausforderndes Spiel. Bin ich ganz überrascht von. Gewesen. Werde mich auf jeden Fall dann nochmal widmen, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit zum Zocken habe. Das Problem ist, dass man ja immer noch andere Spiele auf der Xbox hat und dann mal dies, mal das. Aber das, wo ich jetzt noch nicht so weit gekommen bin, das Ziel ist nachher, dass du in jedem Level, also wie gesagt, so ein Open World, aber wie GTA, wird halt ein Stadtteil nach dem anderen sozusagen eröffnet. Am Anfang sind wir in so einem Sumpf, später kommen wir in so ein Flussgebiet und irgendwann sind wir dann auch am Strand und so weiter. Du hast in jedem Level so eine Art Endgegner, einen Bounty Hunter, also einen Kopfgeldjäger. Und wenn du die umbringst, dann kriegst du halt, du kriegst ja immer Gegenstände, durch das weiter zu will. Du kriegst ein besseres Sonar, du kriegst eine bessere Schwanzflosse und irgendwann kriegst du unrealistische Dinge. Ja. Und dann kannst du dich in eine Evolutionsrichtung bewegen. Entweder bist du ein Elektroschock-High, okay, dass all deine Bisse halt irgendwie noch Elektroschocks mitgeben. Shark Shock, die Älteren erinnern sich eine unserer Folgen, ja. Dann gibt es auch Mecha-Shark, du kannst also auch dich zu einem Metallhai im Prinzip verwandeln. Supergeil. Und das dritte ist so ein ganz weirder Shit, das weiß ich auch nicht mehr, das ist eine Weile her, dass ich das mir angeguckt habe, aber wenn man sich da mal in Google irgendwie informiert, wie die Dinger nachher aussehen können, so die höchste Evolutionsstufe, dann sieht man schon, dass es irgendwann Bilder sind, die man so wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten würde von einem Hai, nämlich hier zum Beispiel, siehst du, das ist hier, glaube ich, der mit den besonders harten Knochen, dann haben wir hier, glaube ich, den Mecha-Shark, weil das ist völlig krank, das Ding. Absolut. Und dann gibt es auch noch diesen Bioshock-Hai, das ist der hier. Ja. Der sieht dann halt irgendwann völlig geisteskrank aus. Fast schon gar nicht mehr aus wie ein Hai, ja. Genau, ich habe auch eben noch ein Foto von unserem Hai gemacht, das ist quasi noch ein kleines Jungtier. Und der hat dann die... Und irgendwann kann der halt so aussehen. Krass. Und man kann den halt richtig brutal in der Evolution hochjagen. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr viele Stunden mit spielen kann. Und das werde ich auch schauen, dass ich das tatsächlich auch tue. Ja, und ich habe das Spiel ja schon seit 1000 Jahren auf meiner Steam-Wunschliste. Es ist noch nicht bei Steam erschienen. Ich glaube noch gar nicht für PC. Weiß ich doch nicht genau. Müsste doch, müsste eigentlich. Weil mit Maus, glaube ich, kommst du dann wahrscheinlich mit der Steuerung besser zurecht, ne? Unter Umständen. Also ich spiele ja normalerweise auch nicht, aber das wäre halt sowas, wo ich nochmal nachgucken würde, um mir den vielleicht auf meinem neuen Gaming-Laptop nochmal, das wäre so eine Option auf jeden Fall. Leider gibt es keinen Multiplayer. Ja, das wäre jetzt das cool gewesen, wenn wir jetzt gegen eine Hai sein könnten. Quasi. Schön im Splitscreen wie damals. Ja, genau. Aber sonst, cooles Spiel und ich habe es nicht bereut, es gekauft zu haben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das zu zweit spielen hat fast am meisten Freude gemacht. Und mir hat es eigentlich, hat man ja auch gehört, am meisten Freude gemacht, Jörn anzufeuern. Das war großartig. Super geil, ey. Also ich war ja nur wirklich sehr, sehr investiert darin, mich auf dieses Spiel zu konzentrieren und die Steuerung irgendwie im Griff zu haben. Und dann auch gleichzeitig auch noch diese, also erstmal mussten wir die Menschen erwischen, die natürlich weggerannt sind. Dann kamen diese Taucher dazu. Da hat Benny dann ja irgendwann übernommen, sonst hätte das alles nicht funktioniert. Und im Augenwinkel, so im peripheren Sehen, dann auch noch Benny, wie er vor Anspannung fast vom Sofa fällt und völlig weg ist. Also das war wirklich großartig. Das sollte ein Gruppenevent werden, auf jeden Fall. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass wir so ein Hörertreffen machen, um gemeinsam mit ganz vielen Leuten Sky Sharks zu gucken beispielsweise. Dann nehme ich meine Konsole mit. Ist das der Teil, wo wir zum gemütlichen Part des Abends übergehen? Auf jeden Fall. Man-Eater spielen. Das wird fantastisch. Das ist ja das Schöne, wenn man so ein Spiel sich halt kauft. Das habe ich jetzt halt für immer, ne? Ja. Das ist ja Das ist viel, so viel besser als die ganzen anderen Sachen, wo man Sachen nur mietet. Ich meine, ich finde es total praktisch, dass ich jetzt auf dem neuen Laptop halt den gleichen Spielstand von Tropico zur Verfügung habe, den ich auch an meinem Desktop-PC hatte. Aber ich bin halt auch relativ sicher, dass wenn Steam jetzt aus irgendeinem Grund beschließt, dass sie mir den Account dicht machen, dann habe ich halt ein bisschen was für ein Spiel bezahlt, das ich dann nicht mehr nutzen kann, weil es halt nicht mir gehört offensichtlich. Ja, genau. Und, bei den Konsolen heutzutage ist so ein Abo-Verfahren ja ganz gängig. Also bei der Xbox zum Beispiel ist es so, dass du dir für Betrag X im Monat den sogenannten Game Pass holen kannst. Und im Game Pass sind immer so um die 100 Spiele. Mhm. Aber einmal im Monat werden so 3-4 rausgeschmissen und es kommen 3-4 andere. Und es ist egal, ob du das gerade spielst. Ja, tatsächlich ist mir das passiert. Am Anfang war in meinem Probemonat Game Pass, war noch GTA 5 drin. Ja. Und ich dachte, wie geil, das habe ich nie gespielt, bin aber riesen GTA-Fan. Und wirklich 3 Tage später stand das musst du jetzt kaufen. Ach, kacke. Und das war raus aus dem Game Pass. Zum Glück ist das Spiel alt genug, dass es das irgendwo im Internet dann für 5 € gab. Ja. So, dass ich es theoretisch wieder spielen könnte. Habe ich seitdem aber auch nicht mehr, komischerweise. Weil dann nämlich im nächsten Monat war Red Dead Redemption 2 drin. Ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich reite jetzt erstmal. Natürlich. Ja. Aber auch das habe ich kaum noch weitergespielt. Ja. Ist wieder ein bisschen eingeschlafen, weil ich jetzt irgendwie da andere Dinge zu tun habe. Das war ja als Corona noch neu war. Das war natürlich wirklich auch im Homeoffice war. Fast ein bisschen praktisch dann, ja. Habe ich wirklich viel gespielt. Und bei dem Wetter spielst du auch nicht viel Konsole. Nee, also. Warum auch? Ist doch klar. Ja. Ach, nee, aber insgesamt, cooles Spiel. Macht Spaß. Ich werde mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht bin ich bei der nächsten Folge schon ein bisschen weiter. Ja. Weil ich will irgendwann diesen einen, ich weiß gar nicht, für welchen ich mich entscheiden würde, für diesen irgendwann so ein Monster, was richtig brutal aussieht. Ich glaube. Aber ich habe jetzt ja schon 2 Spielstände. Ja. Aber deinen sozusagen und meinen. Naja, gut. Aber das ist, hast du nicht gesagt, wir sind ungefähr gleich weit? Ja. Dass du bei den anderen, bei deinem eigenen Spielstand jetzt auch irgendwie beim, ach so, dann meinst du, könntest du die beide weiterentwickeln genau, in unterschiedliche Richtungen. Ja. Das zweimal sozusagen durchspielen. Ja. Nee, geil. Das ist die Idee. Und auch mal irgendwie. Irgendwie witzig mal über was anderes hier zu quatschen. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns Piranha-Filme angucken oder sonstiges. Nein. Wir machen weiterhin nur Haie. Es bleibt bei Haie. Aber das einmal so ein Spiel zwischendurch. Ja. Schon. Genau. Und wir haben ja auch nochmal den Hinweis bekommen auf Hungry Shark Evolution, dass es für als Handy-Game gibt. Ja, das finde ich zum Beispiel scheiße. Ja, es gab dann nochmal, also ich habe das früher schon mal gespielt. Da war es irgendwie ganz nice. Dann haben sie es geupdatet und jetzt ist es halt comicartiger geworden und viel mehr Ingame-Käufe. Also das ist halt Free-to-Play, aber wenn du gewinnen willst, dann musst du halt irgendwie Geld reinwerfen, damit du halt die Upgrades bekommst, die du brauchst, um dann irgendwelche Gegner zu töten. Ja. Das ist halt scheiße. Ja. Wo du gerade comicartig sagst, wir haben gleich darüber gesprochen, dass dieses Spiel eine fantastische Grafik hat. Ja, das haben wir gemacht, während wir das gespielt haben, deswegen habe ich das nicht weiter erwähnt, weil wir so begeistert davon waren, wie gut das aussah. Ja, das sieht echt cool aus. Ja. Wenn ich eine Xbox oder irgendwas hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon. Aber dann würde ich halt auch, ich bin relativ sicher, dass ich dann den ganzen Tag vor dem Ding sitze. Wenn du eine Xbox hättest, wärst du auch wahrscheinlich nicht so kacke. Mehr so der Typ ja, dafür. Richtig. Ja, genau. Cool. Ja, Shark News ist das Stichwort. Und tatsächlich kommen mehrere Filme jetzt dann demnächst raus. Zum Beispiel Deep Blue Sea 3 erscheint am 10. September auf DVD, sagt filmstarts.de. Könnte klappen, dass wir das für September vielleicht sogar hinbekommen. Das wäre natürlich geil. Vorbestellt ist er. Und dann hat der Andi uns ja noch einen Hinweis gegeben. Ne? Er weist darauf hin, dass bald From the Depths erscheint. Und da geht es um eine Frau, die als einzige aus einer dreiköpfigen Schwimmergruppe einen Haiangriff überlebt und deswegen jetzt eine schlimme posttraumatische Belastungsstörung mit Halluzination, ich würde sogar sagen Hai-Luzination, und allem Schnickschnack hat. Sieht auf den ersten Blick eher nach Psychodrama aus, statt nach High-Trash, aber wir lassen uns mal überraschen. Ich habe mir den Trailer angeguckt, das Ding ist, also das ist wirklich krass, aber halt auch krass Psychodrama, weil sie halt irgendwie dann halluziniert, dass ihr der Hai durch den, ja, der schwebt dann eben durch ihre Wohnung und beißt irgendwelche Sachen tot oder irgendwelche Menschen um. Also das ist schon harter Tobak, da müssen wir, also sehen gar nicht mein Genre, muss ich sagen. Aber es ist halt ein Hai dabei. Ja, gut. So ähnlich wie bei den 70er Jahre Shark Killer. Ja, ja. Wo auch ein Hai dabei war, ja. Für 4 Sekunden. Wirklich furchtbar. Naja. Andere News, die, ich habe ja schon öfter mal von der Seite Whatever Shark gesprochen. Großartig, ja. Whatever Shark ist einfach so eine Blow-High-Seite, die ihren Hai auf allen möglichen in allen möglichen Posen fotografiert und immer sagt, ja, whatever, so nach dem Motto, ja, bin ich halt hier. Genau. Und die haben jetzt, diese Seite hat einen echten Hai adoptiert. Also einen echten echt Hai. Cool, die, ja. Man kann also Haie adoptieren, weil die auch eine vom Aussterben bedrohte Lebensart sind. Das sogenannte Adopt a Shark Programm von freedivewithsharks.com. Die haben auch einen eigenen Instagram-Account dafür ins Leben gerufen, der heißt The Real Blawhai TM. Und die haben einen Sandbar Shark adoptiert. Ja. Und da haben sie, ja, das ist unspektakulär, da haben sie einfach nur so ein paar Bilder von dem Hai, den sie adoptiert haben. Hier noch so das Zertifikat, dass sie eben diesen den Typen da adoptiert haben. Fand ich eine ganz nette Sache, die, also die von Whatever Shark kümmern sich also wirklich tatsächlich auch um echte Haie. Was ebenfalls von Whatever Shark weiter gepostet wurde über Instagram, ist eine Seite von Gianna Draws, heißt die Seite, Gianna Draws. Die zeichnet Haie. Also nicht nur Haie, die guck mal, die hat auch früher schon andere Sachen gezeichnet. Und also zum Beispiel so ein rosa Blauwal. Macht so ein bisschen comic-mäßig, hat jetzt aber ganz viele Haie gezeichnet. Und also schon im Blauhai-Stil. Und ne? Im Blauhai-Stil, genau. Hier ist ein Blauhai mit Hai, mit Schal, Zeitung lesen und ja, und mit Wodka in der Hand und so weiter und so fort. Und die hat jetzt, die startet eine Verlosung, deswegen habe ich das hier mit reingenommen. Ja. Auf ihrem neuesten Post von vor zwei Tagen, also vom 9.8. Als Dank für 6.000 Follower verlost sie Pins und Stickers und Mini-Prints von ihrer Hai-Serie tatsächlich. Zum Beispiel so ein Blauhai, der hier aus der Waschmaschine kommt. Oder hier, zweites Bild, 21 Zoll große Blauhai mit so einem Kind, Child Not Included, auch ganz süß. Und US Only. Also da genau, das ist jetzt US Only, aber ich glaube, dass die Prints auch, dass die auch international sein könnten. Ja, ja, ja. Und man muss halt nur diesem Kanal folgen auf Instagram. Drei Freunde, das Übliche, folgen, Leute verlinken und bababababab. Genau. Und dann kann man da irgendwie was gewinnen. Und ich meine, warum nicht? Ne? Natürlich. Super nice. Das war's eigentlich. Ja. Guck mal. Ich habe da noch so ein paar Filme rausgesucht, die im Fernsehen laufen. Ja. Erzähl mal. Es hält sich in Grenzen. Aber Sky Action hat sich überlegt, wir zeigen jetzt mal ganz auf Shark Lake. Mhm. Und zwar gibt es den am 24.8. um 9.45 Uhr morgens, am 26.8. um 1.50 Uhr morgens und am 5. September um 12.40 Uhr Mittag. Shark Lake auf Sky Action. Ja, genau. Nice. Dann gibt es am 23.8. um 0.45 Uhr auf Sci-Fi Sharknado 3 und am 24.8. um 0.05 Uhr Sharknado 6. Und schon wieder nicht Sharknado 4. Ja gut, aber 1, 2, 5 auch nicht. Aber gut. Die Serie hält an. Genau. Ja. Das ist es, aber mehr ist es tatsächlich nicht in diesem Monat. Mehr kommt da ausnahmsweise nicht. Kein 90-210, kein gar nichts. Schade. Und auch bei Schläferz in der aktuellen Saison sind wieder keine Hai-Filme dabei. Ich prangere das an. Ich hatte ja mal Kalkofer angeschrieben auf Facebook, da ist aber nie was zurückgekommen. Ich weiß auch gar nicht, was ich von ihm wollte, aber wolltest ihn einladen als Gast. Das kann sogar gut sein. Ja. Da kam nie eine Antwort. Schade. Hätte witzig werden können. Aber ich bin sowieso sicher, dass er den Podcast hört. Also insofern, die Einladung steht. Vollkommen klar. Absolut. Ja, das war's mal wieder. Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Ja, in der Tat. Also, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, vielen Dank für das gemeinsame Spiel und für den Döner. Und das war ganz großes Tennis. Und dann denke ich mal, dass wir uns im September wiederhören an dieser Stelle. Das denke ich auch. Bis dahin. Schwimmt nicht zu weit raus. Tschüss. Alles Gute. Ciao.